Wenn eine Seele sündigen würde, dass er einen Fluch höret und er des Zeuge ist oder gesehen oder erfahren hat und nicht angesaget, der ist einer Missetat schuldig. Oder wenn eine Seele etwas Unreines anrühret, es sei ein Aas eines unreinen Tiers oder Viehs oder Gewürms und wüsste es nicht, der ist unrein und hat sich verschuldet. Oder wenn er einen unreinen Menschen anrühret, in was für Unreinigkeit der Mensch unrein werden kann, und wüsste es nicht, und wird es inne, der hat sich verschuldet. Oder wenn eine Seele schwöret, dass ihm aus dem Munde entfähret Schaden oder Gutes zu tun, wie denn einem Menschen ein Schwur entfahren mag, ehe er es bedacht, und wird es inne, der hat sich an der einem verschuldet. Wenn es nun geschieht, dass er sich an der einem verschuldet und bekennet, dass er daran gesündiget hat, so soll er für seine Schuld dieser seiner Sünde, die er getan hat, dem Herrn bringen von der Herde eine Schaf- oder Ziegenmutter zum Sündopfer, so soll ihm der Priester seine Sünde versöhnen. Vermag er aber nicht ein Schaf, so bringe er dem Herrn für seine Schuld, die er getan hat, 2 Toteltauben oder 2 junge Tauben. Die erste zum Sündopfer, die andere zum Brandopfer, und bringe sie dem Priester. Der soll die erste zum Sündopfer machen und ihr den Kopf abkneipen hinter dem Genick und nicht abbrechen. Und sprenge mit dem Blut des Sündopfers an die Seite des Altars und lasse das übrige Blut ausbluten an des Altars Boden. Das ist das Sündopfer. Die andere aber soll er zum Brandopfer machen nach seinem Recht. Und soll also der Priester ihm seine Sünde versöhnen, die er getan hat, so wird es ihm vergeben. Vermag er aber nicht 2 Toteltauben oder 2 junge Tauben, so bringe er für seine Sünde sein Opfer, ein 1/10 Teil Efi-Semmelmehl zum Sündopfer. Er soll aber kein Öl darauf legen, noch Weihrauch darauf tun, denn es ist ein Sündopfer. Und soll es zum Priester bringen, der Priester aber soll eine Handvoll davon nehmen zum Gedächtnis und anzünden auf dem Altar zum Feuer dem Herrn. Das ist ein Sündopfer. Und der Priester soll also seine Sünde, die er getan hat, ihm versöhnen, so wird's ihm vergeben. Und soll des Priesters sein wie ein Speiseopfer. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Wenn sich eine Seele vergreifet, dass sie es versiert und sich versündiget an dem, das dem Herrn geweihet ist, soll sie ihr Schuldopfer dem Herrn bringen, einen Widder ohne Wandel von der Herde, der 2 Segel Silbers wert sei, nach dem Segel des Heiligtums zum Schuldopfer. Dazu, was er gesündiget hat an dem Geweihten, soll er wiedergeben und das 5. Teil darüber geben und soll es dem Priester geben, der soll es ihm versöhnen mit dem Widder des Schuldopfers, so wird es ihm vergeben. Wenn eine Seele sündiget und tut wieder irgendein Gebot des Herrn, das sie nicht tun sollte, und hat es nicht gewusst, die hat sich verschuldet und ist einer Missetat schuldig. Und soll bringen einen Widder von der Herde ohne Wandel, der eines Schuldopfers wert ist, zum Priester. Der soll ihm seine Unwissenheit versöhnen, die er getan hat. Und wusste es nicht, so wird es ihm vergeben. Das ist das Schuldopfer, dass er dem Herrn verfallen ist. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Wenn eine Seele sündigen würde und sich an dem Herrn vergreifen, dass er seinem Nebenmenschen verleugnet, was er ihm befohlen hat, oder dass ihm zu treuer Hand getan ist, oder dass er mit Gewalt genommen oder mit Unrecht zu sich gebracht, oder dass verloren ist, gefunden hat, und leugnet solches mit einem falschen Eide, wie es der eines ist, darinnen ein Mensch wieder seinen Nächsten Sünde tut. Wenn es nun geschieht, dass er also sündiget und sich verschuldet, so soll er wiedergeben, was er mit Gewalt genommen oder mit Unrecht zu sich gebracht oder was ihm befohlen ist oder was er gefunden hat. Oder worüber er den falschen Eid getan hat, das soll er alles ganz wiedergeben, dazu das 5. Teil darüber geben dem, des es gewesen ist, des Tages, wenn er sein Schuldopfer gibt. Aber für seine Schuld soll er dem Herrn zu dem Priester einen Widder von der Herde ohne Wandel bringen, der eines Schuldopfers wert ist. So soll ihn der Priester versöhnen vor dem Herrn, so wird ihm vergeben alles, was er getan hat, daran er sich verschuldet hat. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Gebiete Aaron und seinen Söhnen und sprich: Dies ist das Gesetz des Brandopfers. Das Brandopfer soll brennen auf dem Altar die ganze Nacht bis an den Morgen. Es soll aber allein des Altars Feuer darauf brennen. Und der Priester soll seinen leinenen Rock anziehen und die leinene Riederwand an seinen Leib und soll die Asche aufheben, die das Feuer des Brandopfers auf dem Altar gemacht hat, und soll sie neben den Altar schütten. Und soll seine Kleider danach ausziehen und andere Kleider anziehen und die Asche hinaustragen außer dem Lager an eine reine Stätte. Das Feuer auf dem Altar soll brennen und nimmer verlöschen. Der Priester soll alle Morgen Holz darauf anzünden und oben darauf das Brandopfer zurichten und das Fett der Dankopfer darauf anzünden. Ewig soll das Feuer auf dem Altar brennen und nimmer verlöschen. Und das ist das Gesetz des Speiseopfers, das Aarons Söhne opfern sollen vor dem Herrn auf dem Altar. Es soll einer heben seine Hand voll Semmelmehl vom Speiseopfer und des Öls und den ganzen Weihrauch, der auf dem Speiseopfer liegt, und soll es anzünden auf dem Altar zum süßen Geruch. Ein Gedächtnis dem Herrn. Das Übrige aber sollen Aaron und seine Söhne verzehren und sollen es ungesäuert essen an heiliger Stätte im Vorhof der Hütte des Stifts. Sie sollen es nicht mit Sauerteig backen, denn es ist ihr Teil, das ich ihnen gegeben habe von meinem Opfer. Es soll ihnen das Allerheiligste sein, gleich wie das Sündopfer und Schuldopfer. Was männlich ist unter den Kindern Aarons, sollen es essen. Das sei ein ewiges Recht euren Nachkommen an den Opfern des Herrn. Es soll sie niemand anrühren, er sei denn geweiht. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Das soll das Opfer sein Aarons und seiner Söhne, dass sie dem Herrn opfern sollen am Tage seiner Salbung. Das zehnte Teil Efi von Semmelmehl des täglichen Speiseopfers, eine Hälfte des Morgens, die andere Hälfte des Abends. In der Pfanne mit Öl sollst du es machen und geröstet darbringen, und in Stücken gebacken sollst du solches opfern zum süßen Geruch dem Herrn. Und der Priester, der unter seinen Söhnen an seine Stadt gesalbet wird, soll solches tun. Das ist ein ewiges Recht dem Herrn. Es soll ganz verbrannt werden. Denn alles Speiseopfer eines Priesters soll ganz verbrannt und nicht gegessen werden. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: Dies ist das Gesetz des Sündopfers. An der Stätte, da du das Brandopfer schlachtest, sollst du auch das Sündopfer schlachten vor dem Herrn. Das ist das Allerheiligste. Der Priester, der das Sündopfer tut, soll es essen an heiliger Stätte im Vorhof der Hütte des Stifts. Niemand soll seines Fleisches anrühren, er sei denn geweiht. Und wer von seinem Blut ein Kleid besprenget, der soll das besprengte Stück waschen an heiliger Stätte. Und den Topf, darinnen es gekocht ist, soll man zerbrechen. Ist es aber ein eherner Topf, so soll man ihn scheuern und mit Wasser spülen. Was männlich ist unter den Priestern, sollen davon essen, denn es ist das Allerheiligste. Aber alles das Sündopfer, des Blut in die Hütte des Stifts gebracht wird zur Versöhnung im Heiligen, soll man nicht essen, sondern mit Feuer verbrennen. Und dies ist das Gesetz des Schuldopfers, und das ist das Allerheiligste. An der Stätte, da man das Brandopfer schlachtet, soll man auch das Schuldopfer schlachten und seines Bluts auf den Altar umhersprengen. Und alles sein Fett soll man opfern, den Schwanz und das Fett am Eingeweide, die zwei Nieren mit dem Fett, das daran ist, an den Lenden, und das Netz über der Leber an den Nieren abgerissen. Und der Priester soll es auf dem Altar anzünden, zum Opfer dem Herrn. Das ist ein Schuldopfer. Was männlich ist unter den Priestern, sollen das essen an heiliger Stätte, denn es ist das Allerheiligste. Wie das Sündopfer, also soll auch das Schuldopfer sein. Aller beider soll einerlei Gesetz sein und soll des Priesters sein, der dadurch versöhnet. Welcher Priester jemandes Brandopfer opfert, des soll desselben Brandopfers Fell sein, das er geopfert hat. Und alles Speiseopfer, das im Ofen oder auf dem Rost oder in der Pfanne gebacken ist, soll des Priesters sein, der es opfert. Und alles Speiseopfer, das mit Öl gemenget oder trocken ist, soll aller Aarons Kinder sein, eines wie des andern. Und dies ist das Gesetz des Dankopfers, das man dem Herrn opfert. Wollen sie ein Lobopfer tun, so sollen sie ungesäuerte Kuchen opfern mit Öl gemenget und ungesäuerte Fladen mit Öl bestrichen und geröstete Semmelkuchen mit Öl gemenget. Sie sollen aber solches Opfer tun, auf einem Kuchen von gesäuertem Brot, zum Lobopfer seines Dankopfers. Und soll einen von denen allen dem Herrn zu Hebe opfern und soll des Priesters sein, der das Blut des Dankopfers sprenget. Und das Fleisch des Lobopfers in seinem Dankopfer soll desselben Tages gegessen werden, da es geopfert ist, und nichts übergelassen werden bis an den Morgen. Und es sei ein Gelübde oder freiwilliges Opfer, so soll es desselben Tages, da es geopfert ist, gegessen werden. So aber etwas überbleibt auf den andern Tag, soll man es doch essen. Aber was vom geopferten Fleisch überbleibet am dritten Tage, soll mit Feuer verbrannt werden. Und wo jemand am dritten Tage wird essen von dem geopferten Fleisch seines Dankopfers, so wird er nicht angenehm sein, der es geopfert hat. Es wird ihm auch nicht zugerechnet werden, sondern es wird ein Greuel sein, und welche Seele davon essen wird, die ist einer Missetat schuldig. Und das Fleisch, das etwas Unreines anrühret, soll nicht gegessen, sondern mit Feuer verbrannt werden. Wer reines Leibes ist, soll des Fleisches essen. Und welche Seele essen wird von dem Fleisch des Dankopfers, das dem Herrn zugehöret, derselben Unreinigkeit sei auf ihr, und sie wird ausgerottet werden von ihrem Volk. Und wenn eine Seele etwas Unreines anrühret, es sei ein unreiner Mensch, Vieh oder was sonst greulich ist, und vom Fleisch des Dankopfers esse, das dem Herrn zugehöret, die wird ausgerottet werden von ihrem Volk. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit den Kindern Israels und sprich: Ihr sollt kein Fett essen von Ochsen, Lämmern und Ziegen. Aber das Fett vom Aas und was vom Wild zerrissen ist, machet euch zu allerlei Nutz, aber essen sollt ihr es nicht. Denn wer das Fett isset vom Vieh, das dem Herrn zum Opfer gegeben ist, dieselbe Seele soll ausgerottet werden von ihrem Volk. Ihr sollt auch kein Blut essen, weder vom Vieh noch von Vögeln, wo ihr wohnet. Welche Seele würde irgendein Blut essen, die soll ausgerottet werden von ihrem Volk. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit den Kindern Israels und sprich: Wer dem Herrn sein Dankopfer tun will, der soll auch mitbringen, was zum Dankopfer dem Herrn gehöret. Er soll es aber mit seiner Hand herzubringen zum Opfer des Herrn, nämlich das Fett an der Brust soll er bringen samt der Brust, dass sie eine Webe werden vor dem Herrn. Und der Priester soll das Fett anzünden auf dem Altar, und die Brust soll Aarons und seiner Söhne sein. Und die rechte Schulter sollen sie dem Priester geben zur Hebe von ihren Dankopfern. Und welcher unter Aarons Söhnen das Blut der Dankopfer opfert und das Fett, des soll die rechte Schulter sein zu seinem Teil. Denn die Webebrust und die Hebeschulter habe ich genommen von den Kindern Israels von ihren Dankopfern und habe sie dem Priester Aaron und seinen Söhnen gegeben zum ewigen Recht. Dies ist die Salbung Aarons und seiner Söhne von den Opfern des Herrn, des Tages, da sie überantwortet wurden, Priester zu sein dem Herrn. Da der Herr gebot am Tage, da er sie salbte, dass ihm gegeben werden sollte von den Kindern Israels, zum ewigen Recht all ihren Nachkommen. Und dies ist das Gesetz des Brandopfers, des Speiseopfers, des Sündopfers, des Schuldopfers, der Füllopfer und der Dankopfer. Dass der Herr Mose gebot auf dem Berg Sinai, des Tages, da er ihm gebot, an die Kinder Israels zu opfern ihre Opfer dem Herrn, in der Wüste Sinai.